Okay, let's turn to the book of Nehemiah. Schlagen wir im Buch Nehemia auf. And we'll begin a new series. Wir werden eine neue Serie beginnen. Nehemiah. Nehemia. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these words. Segne diese Worte. Let them be an encouragement to us. Lass sie uns eine Ermutigung sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Nehemiah is you find Samuel, the kings, and then the Chronicles, and then you'll find Samuel, Nehemiah somewhere after that. Die Könige, der Chronik, und danach kommt dann Nehemiah. Ezra and Nehemiah. Nach Ezra kommt hier Nehemiah. Before we begin Nehemiah, let's turn just a few pages back to the last book of the last chapter of Second Chronicles. Bevor wir mit Jeremia beginnen, blättern wir ein paar Seiten zurück zum letzten Buch der zweiten Chronik. The background to the book of Nehemiah is very key to us. Der Hintergrund des Buches Nehemia ist sehr wichtig für uns. It goes along with what we've been hearing this week in Postalm and last Sunday. Das passt zu allem, was wir in der Woche auf der Postalm und am Sonntag auch gehört haben. God has promised Israel, if you obey me. Gott verheißt Israel, wenn ihr mir gehorcht, that he would bless them in every way. Werde ich euch segnen auf alle möglichen Arten und Weisen. If they disobeyed, aber wenn sie ihm nicht gehorchen, he would give them over to captivity. Gibt er sie in die Gefangenschaft. Now the first thing we imagine about obedience, das erste, was wir uns bei Gehorsam vorstellen, is strain, frustration, ist Mühe, Frustration, death, Tod. But that's natural obedience. Aber das ist natürlicher Gehorsam. Romans 1:5 speaks of a faith obedience. Römer 1:5 spricht von Glaubensgehorsam. This has to be the center of my Christian life. Das muss das Zentrum, der Mittelpunkt meines It's christlichen Lebens not sein. I that live. Es bin nicht ich, der lebt. It's not I who obey. Nicht ich bin es, der gehorcht. It's Christ who lives in me. Es ist Christus, der in mir lebt. And it's his power that obeys through me. Und es ist seine Kraft, die durch mich gehorcht. As I yield myself to him in faith. Während ich mich ihm hingebe im Glauben. So it's faith. Es ist also Glaube, to faith obedience, führt zu Glaubensgehorsam, to the presence of God, führt zur Gegenwart Gottes, to prosperity. Führt zum Wohlstand. Now, and you look at this, the end of Second Chronicles. Am Ende von zweiten Chronik. God has divided the kingdom. Da hat Gott das Königreich geteilt. In the year 931. Im Jahre 931. It was one kingdom under David. Das war ein Königreich unter David. One kingdom under Solomon. Ein Königreich unter Salomon. Solomon got into all of this kind of strangeness with all these wives. Salomon geriet in alle möglichen komischen Sachen durch seine Frauen. And started to, they came in and he had all these wives and they brought their idols. Sie kamen und er hatte so viele Frauen und sie brachten ihre Götzen mit. And then at the end of his life he began to worship other gods. Und am Ende seines Lebens begann er andere Götzen anzubeten. So God divided the kingdom. Darum hat Gott das Königreich geteilt. Not in his time, but in the next generation. Nicht in seiner Generation, aber in der darauffolgenden. And the kingdom divided into 10 tribes to the north, 2 to the south. Das war geteilt in 10 Stämme im Norden und 2 im Süden. And Rehoboam was king in the south. Rehoboam war König im Süden. Jeroboam was king in the north. Jeroboam im Norden. And they had this civil war. Und es gab einen Bürgerkrieg. They hated one another. They were fighting. Sie hassten einander, sie kämpften miteinander. Like countries that we know, you know, civil wars. So wie Länder, die wir kennen, Bürgerkriege. And they were both immoral. Sie waren beide unmoralisch. They were both into idol worship. Beide haben Götzendienst betrieben. And in the year 722, und im Jahr 722, little over 200 years later, ungefähr 200 Jahre später, God brought the Assyrians, brachte Gott die Assyrer, and took the 10 tribes into captivity. Die nahmen die 10 Stämme in Gefangenschaft. Like he promised in the book of Deuteronomy, chapter 28. Wie er das in 5. Mose 28 verheißen hat. If you live in disobedience, I will give your children to captivity. Wenn ihr im Ungehorsam leben werdet, werde ich eure Kinder in die Gefangenschaft führen. It's like that today. So ist es auch heute. People are captive to legalism. Menschen sind in der Gesetzlichkeit gefangen. Captive to worldliness. Gefangen in der Weltlichkeit. They're captive because they Because the work of God is to believe. Sie sind gefangen, denn es ist das Werk Gottes zu glauben. Not to strive in the natural. Nicht sich im Natürlichen abzumühen. To prove something to God. Um Gott etwas zu beweisen. But to receive. Sondern um zu empfangen. So that I am empowered. Damit ich ausgestattet by bin. By the life of God to live a life of obedience. Durch das Leben Gottes, dass ich ein Leben des Gehorsams leben kann. Where my joy is my strength. Wobei meine Freude meine Stärke ist. And the yoke is easy and the burden is light. Und das Joch ist sanft und die Last ist leicht. Anything else is captivity. Alles andere ist Gefangenschaft. And I imagine that many Christians are held captive. Und ich stelle mir vor, dass viele Christen gefangen genommen sind. They've lost their joy. Sie haben ihre Freude verloren. They've lost their peace. Ihren Frieden. They've lost their fun. Ihren Spaß the verloren. Whole idea about Christianity alles, was das Christentum ausmacht, is just death. Ist Tod. It's captivity. Das ist Gefangenschaft. Well, 722, the 10 tribes disappear forever. Die 10 Stämme sind also 722 für immer verloren gegangen. They never come back. Die kamen nie zurück. And a little over 100 years later, und ungefähr 100 Jahre später, God brings the Babylonians. Bringt Gott die Babylonier, die Chaldeer. Because Judah is also living in immorality. Weil Juda auch unmoralisch lebt. And idolatry. Und Götzendienst betreibt. Learned nothing. Hat nichts gelernt. From the fact that the 10 tribes are gone. Von der Tatsache, dass die 10 anderen Stämme weg sind. They just continue in idolatry. Die haben einfach weiter Götzendienst betrieben. And God brings the Babylonians. So bringt Gott die Babylonier. And he's gonna let Nebuchadnezzar come and take them away for 70 years. Und er lässt zu, dass Nebukadnezar kommt und sie wegführt 70 Jahre lang. And the king at that time was called Zedekiah. Der damalige König war Zedekiah. And we pick it up in 2 Chronicles 36 verse 11. Das sehen wir in 2. Chronik 36 11. Zedekiah was 21 years old when he became king. 21 Jahre war Zedekiah alt, als er König wurde. And he reigned 11 years in Jerusalem. Und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. And he did evil in the sight of the Lord his God. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. He did not humble himself before Jeremiah the prophet. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, who spoke for the Lord. Der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. And he also rebelled against King Nebuchadnezzar. Und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar. Jeremiah was saying, God has brought Nebuchadnezzar. Jeremia sagte, Gott hat Nebukadnezar gebracht. Humble yourself, go into captivity. Demütigt euch und geht in die Gefangenschaft mit. God will preserve you in Babylon and bring you back. Gott wird euch bewahren in der Gefangenschaft und euch zurückbringen. But they rebelled. Aber sie haben aufbegehrt dagegen. Verse 16. Vers 16. But they continually mocked the messengers of God. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes. Despised his words und verachteten seine Worte and scoffed at his prophets und verspotteten seine Propheten until the wrath of the Lord arose against his people bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg until there was no remedy dass es keine Heilung mehr gab therefore he brought up against them the king of the Chaldeans und er ließ den König der Chaldäer gegen sie heraufkommen and look at verse 19 Vers 19 how sad it is wie traurig das ist. Then they burned the house of God. Und sie verbrannten das Haus Gottes. And broke down the wall of Jerusalem. Und rissen die Mauer von Jerusalem nieder. And burned all its fortified buildings with fire. Und all seine Paläste verbrannten sie mit Feuer. And destroyed all its valuable articles. Und all seine kostbaren Geräte zerstörten sie. In verse 22. Vers 22. This is 70 years later. Das ist jetzt 70 Jahre später. Now in the first year of Cyrus, king of Persia. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien. Now Persia had taken over Babylon. Persien hatte damals Babylon eingenommen. In order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. Damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde. This is what we're praying for. Dafür beten wir jetzt. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. O Lord, stir up the manager of this bank. O Herr, erwecke den den Manager dieser Bank. So that he sent the proclamation throughout his kingdom. Und ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich. And put it in writing. Und auch schriftlich bekannt machen. This is amazing. Watch. Das ist jetzt erstaunlich. Schaut zu. Thus says Cyrus, king of Persia. So spricht Kyros, der König von Persien. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. And he has appointed me to build him a house in Jerusalem. Und hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, which is in Judah. Das in Juda ist. Whoever there is among you of all his people. Wer immer unter euch ist aus seinem Volk. May the Lord his God be with him and let him go up. Mit dem sei der Herr sein Gott, er ziehe hinauf. So a guy named Zerubbabel. Da ist also ein Mann namens Zerubbabel. We have any Zerubbabels in our church? Gibt's hier irgendjemanden, der so heißt Zerubbabel? That's a good name. Das ist ein guter Name. Okay, Zerubbabel. Zerubbabel. We'll call you Zuri or something. Zuri wirst du genannt oder sowas. He took about 50,000 people back. Er nahm 50,000 Leute mit sich zurück. To the land of Judah. Nach Juda. And they built the temple. Und sie bauten den Tempel auf. Which is the most central thing. Das ist der zentrale Punkt. It's our Sunday night. Der Mittelpunkt, unser Sonntagabend. It's our place of worship. Das ist unser Anbetungsort. It's where the people of God gather. Dort versammeln sich die Menschen Gottes. To worship Jesus Christ. Um Jesus Christus anzubeten. The center of our life. Unser Lebenszentrum. And they built this temple. Mit Mittelpunkt. Und sie haben diesen Tempel gebaut. And it took them almost 60 years. No. It took them about 25 years. Sie brauchten 23. Ungefähr 23 Jahre lang. And then about 60 years after they came there. Nach 60 Jahren, nachdem sie dorthin gekommen waren. A second group came. Kam eine zweite Gruppe. With Ezra the priest. Mit Ezra dem Priester. And when Ezra got there. Als Ezra dorthin kam. They had the temple. Hatten sie den Tempel? The temple was nothing like the first temple that was destroyed. Der Tempel war nicht zu vergleichen mit dem ersten, dem zerstörten Tempel. People who had seen the first temple as a little child. Alle, die den Tempel gesehen haben, den ersten als kleines Kind. When they left. Als sie weggingen. And saw this temple as an old man. Und diesen Tempel, den neuen, jetzt sahen als alter Mensch. They were weeping with sadness. Sie haben vor Traurigkeit geweint. Because it was so inferior. Weil der so unscheinbar war. To the ones at the one that the Babylonians had destroyed. Im Vergleich zu dem, den die Babylonier zerstört hatten. But it was the temple. Aber das war der Tempel. And it was the place of worship. Das war der Ort zur Anbetung. But when Ezra got there, aber als Ezra dorthin kam, these people who were worshiping there, waren diese Leute, die dort anbeteten, were also falling into all kinds of idolatry. Die sind auch in allen möglichen Götzendienst verstrickt gewesen. And they were mixing in with the Canaanites. Sie haben sich mit den Kanaanitern vermischt. And the nation that would bring forth the Messiah, und die Nation, die den Messias hervorbringen sollte, was suddenly just falling apart. Ist plötzlich zerbrochen. It was just assimilating into the Canaanites. Sie hat sich assimiliert in die Kanaaniter hinein. Ezra was so upset, he was pulling his hair out. Ezra war so ärgerlich darüber, dass seine Haare rausriss. And he brought a revival. Und brachte eine Erweckung. From the word. Vom Wort her. To these people. Für diese Menschen. So they were worshiping. Jetzt haben sie angebetet. In the context of the word. Im Kontext des Wortes. It's beautiful, isn't it? Das ist schön, oder? But something else happened. Aber noch etwas ist passiert. A few years later. Ein paar Jahre später. 14 years later. 14 Jahre später. In the year 444 BC. Im Jahre 444 vor Christus. A third group of people would go back to Judah. Ging eine dritte Gruppe von Menschen zurück nach Juda. A small group. Eine kleine Gruppe. Under the leadership of Nehemiah. Unter der Leitung von Nehemiah. And he would go back. Ging zurück. To bring order, a social and economic order to the city. Um eine soziale und ökonomische Ordnung in die Stadt zu bringen. Now this has a great significance for us. Und das ist sehr bedeutsam für uns. As we begin to read Nehemiah 1. Wenn wir jetzt Nehemiah 1 beginnen zu lesen. Okay, Nehemiah chapter 1. Nehemiah Kapitel 1. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hakalias. Now it happened in the month of Chislev. Und es geschah im Monat Kislev. That's December. Das ist Dezember. In the 20th year while I was in Susa, the capital. Des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Susa was the center of the known world. Susa war das Zentrum der damals bekannten Welt. That Hanani, Da kam Hanani, one of my brothers, einer meiner Brüder, and some men from Judah came. Und einige Männer aus Juda. And I asked them concerning the Jews who had escaped and had survived the captivity and about Jerusalem. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. As far as I know, Nehemiah had never seen Jerusalem. Soweit ich weiß, hat Nehemiah Jerusalem nie gesehen. His grandparents probably came in the captivity. Wahrscheinlich waren es seine Großeltern, die in die Gefangenschaft mitgenommen waren. And his mom and dad were little kids. Und Vater und Mutter waren noch kleine Kinder. And he was born in Babylon. Und er ist in Babylon geboren. But he had a heart for Jerusalem, though he had never seen it. Er hatte also ein Herz für Jerusalem, obwohl er es nie gesehen hatte. And look at verse 3. Schau mal Vers 3 an. And this applies to us in Vienna, weil das für uns in Wien sich anwenden in lässt, Austria, in Österreich, in Western Europe, in Westeuropa, on planet Earth, auf dem Planeten Erde. Verse 3. And they said to me, Vers 3. Und sie sagten zu mir, the remnant, die Übriggebliebenen, there in the Providence, die von den Gefangenen dort in der Provinz, who survived the captivity, are in great distress and reproach. Die übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. And the wall of Jerusalem is broken down. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen. And its gates are burned with fire. Und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Now it came about when I heard these words. Und es geschah, als ich diese Worte hörte. I sat down and wept and mourned for days. Setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. And I was fasting and praying. Und ich fastete und betete. Before the God of heaven. Vor dem Gott des Himmels. Do you see those kids on that slideshow? Wenn ihr diese Jugendlichen seht auf der Diashow. We see the kids every day that walk these streets. Wir sehen die Jugendlichen hier jeden Tag auf der Straße. When we talk about the free churches. Wenn wir über die Freikirchen sprechen. About any of the churches. Über irgendwelche Gemeinden, Kirchen. What do people think about us? Was denken die Leute von uns? Do they give us an applause and say, "Oh yes, thank you for being here"? Applaudieren sie uns und sagen, ja, danke, dass ihr hier seid. Most of the time we hear things like, "Oh, you're a pastor?" Meistens hören wir eher sowas, "Oh, du bist ein Pastor?" Oh, what sect are you with? Ah, bei welcher Sekte uh-huh, bist denn du? Distress. Schwierigkeiten. Reproach. Schmach. Distress, Schwierigkeiten, reproach. Schmach. Kids don't want to come to church because kids werden. In school are going to say something. Die Kinder wollen nicht in die Schule, weil die anderen in der Schule sie oh, yeah. verhänseln werden. Your parents are in a sect, right? Ah ja, deine Eltern sind ja in der Sekte, oder? We are in a post-Christian culture. Wir befinden uns in einer postchristlichen Gesellschaft. Christianity is something of the past. Das Christentum, das gehört der Vergangenheit an. Because though Christianity had a name as though it lived. Weil das Christentum hatte einen Namen, so als würde es lebendig sein. It died. Aber es ist gestorben. And Christianity always dies. Und das Christentum stirbt immer. When we look to ourselves. Wenn wir auf uns selbst hoffen. To fulfill the commandments of the Lord. Und glauben, dass wir die Gesetze Gottes erfüllen können. It is no longer Christ that lives in me. Nicht länger Christus lebt in mir. It is I who live. Ich lebe. I can do the things that God says. Ich kann die Dinge tun, die Gott sagt. I can be like God. Ich kann wie Gott sein. And legalism sets in. Und Gesetzlichkeit kommt rein. And then the children react to the legalism. Dann begehren die Kinder auf gegen den die Gesetzlichkeit, with worldliness, because they're so burned out from legalism, mit Weltlichkeit, weil sie von dem Gesetzlichkeit so ausgebrannt sind. And the world looks on, und die Welt schaut zu. And the walls begin to collapse, und die Mauern beginnen niederzufallen. The devil, stone by stone, begins to tear the wall down. Stein für Stein beginnt der Teufel, die Mauer abzureißen. And this wall, und diese Mauer, that the Babylonians tore down, die Babylonier abgetragen hatten. Stone by stone, they just destroyed the whole thing. Stein für Stein, sie haben das Ganze zerstört. Destroyed the temple. Den Tempel zerstört. They burned all the gates. Haben alle Tore verbrannt. They, what we say in English, they just trashed the whole city. Sie haben die ganze Stadt zermalmt. Yeah, it was just nothing but hills of garbage. Es gab nur noch Schutthaufen. And they took them to captivity. Und sie nahmen alle in Gefangenschaft. This is what the devil has done to Christianity. Das hat der Teufel dem Christentum angetan. Stone by stone, he's pulled it down. Stein für Stein hat er es abgetragen. He's torn down the walls. Er hat die Mauern niedergerissen. And those walls und diese Mauern speak of the testimony stehen für das Zeugnis of the people of God. Der Menschen Gottes. They are the testimony. Sie sind das Zeugnis. When the pilgrims would come and come to Jerusalem, als die Pilger kamen und nach Jerusalem kamen, all these miles, diese ganzen langen Weg, they'd be singing songs, haben sie vorher Lieder gesungen. Pilgrim songs, Pilgerlieder. Oh, what joy we had to go to the house of the Lord. Oh, was für eine Freude das für uns war, ins Haus des Herrn zu gehen. And they would come over the mountain. Und damals sind sie vorher sind sie über den Berg gekommen. And there it was. Und da war's. Jerusalem, Jerusalem, the walls of Jerusalem, die Mauern Jerusalems, and God would see the walls of Jerusalem, und Gott sah die Mauern Jerusalems, and there would be so much joy, und war so voller Freude. It didn't speak of isolation, das stand nicht für Isolation, it spoke of habitation, sondern von einer Wohnstätte. This is the place where God lives, das ist der Ort, an dem Gott wohnt. The people of God, die Menschen Gottes. We have a testimony, wir haben ein Zeugnis. The Queen of Sheba came all the way from, where did she come from? Die Königin von Sheba. Sheba kam ganz von wo kam sie? Aus Sheba. All the way from Sheba. Aus Saba. Down near Ethiopia. Aus Äthiopien. All the way. Ganz weit her. To see Solomon's kingdom. Um Salomons Königreich zu sehen. It was a testimony. Das war ein Zeugnis. When Abraham, als Abraham believed in God, Gott glaubte, he was one person, war eine Person. And God promised him, I will make you great. Und Gott hat ihm verheißen, ich werde dich groß machen. In this little tribe, you know, just like Abraham and his son. In diesem kleinen Stamm, da war nur Abraham und sein Sohn wife, und seine Frau. And you know, and her handmaid and all that whole story. Und ihre Magd und die ganze Geschichte. Suddenly is a world empire. Plötzlich ist das ein Weltreich. The kingdom of Israel. Das Königreich Israel. A testimony of the living God. Ein Zeugnis des lebendigen Gottes. And the Queen of Sheba came and she said, "Wow." Und die Königin von Saba kam und sagte, "Wow." I mean, they were telling me about the kingdom. Über das Königreich hat man mir erzählt. But now that I'm here, aber jetzt, wo ich hier bin, they didn't tell me the half. Sehe ich, dass sie mir nur die Hälfte gesagt haben, nicht and einmal. She laughed, sie like lacht, genauso wie die Königin. And she said, "Your servants are so joyful." Und deine Diener sind so voller Freude. It's such a privilege to serve in your court. In deinem Hof ist es ein Privileg, wenn man da dienen kann. We have walls. Wir haben Mauern. Not walls of isolation from nicht the world. Mauern, die uns abgrenzen von der Welt. But walls of habitation, sondern Mauern, in denen eine Wohnstätte the ist. Testimony, das Zeugnis, our testimony to the unsaved community, unser Zeugnis der ungeretteten Umgebung we gegenüber. Have a place of worship. Wir haben eine Stätte, wo wir anbeten. That's our central point. Das ist der Mittelpunkt unseres Christ Lebens. Christ is the temple. Christus ist der Tempel. Jesus is the one we worship. Jesus ist es, den wir anbeten. We have a lot of work before us. Aber vor uns liegt ein großes Werk. It's so exciting. Und das ist so aufregend. It's so challenging. Und das ist so eine Herausforderung. And it has eternal effects. Und das wird ewige Auswirkungen and it's haben. Before us. Und das liegt vor uns. In this country, in, in this diesem city. Land, in dieser Stadt. To rebuild wieder aufzubauen, the testimony of God's people. Das Zeugnis der Menschen Gottes wieder aufzubauen. You know, you walk through the city, you talk to a police officer. Du gehst durch die Stadt, sprichst mit einem Polizisten. Talk to him about Jesus or something. Erzählst ihm was von Jesus. You know, they so. Say if someone comes to your door and you know it's a sect. Man sagt, wenn jemand an deine Tür kommt und du weißt, dass es eine Sekte. If they talk about Jesus. Dann, also du weißt, right? Dass es eine Sekte ist, wenn die Person that's, über Jesus spricht. Told, right? Das hat man mir gesagt. You know, don't, be careful. If they talk about Jesus, they're a sect. Sei vorsichtig, wenn die über Jesus sprechen, ist es eine Sekte. But the testimony. Aber das Zeugnis. Could you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? Here we are. Hier sind wir. The people of God. Die Menschen Gottes. Worshipping our Savior. Wir beten unseren Retter an. Knowing that he's coming back soon. In dem Wissen, dass er bald zurückkommt. And we are pouring our lives into people. Und wir gießen unsere Leben aus in andere Menschen. We had 4 people get saved this week. 4 Leute sind diese Woche gerettet worden. That's awesome. 4. I mean, I was like, wow. Ist das nicht toll? Wow. It was beautiful. Wunderschön. 2 healings. 2 Heilungen. One from cancer. Eine von Krebs. One, Sharon. Sharon. Doug's wife, Doug's Frau, severe headaches, got healed. Ganz schlimme Kopfweh, wurde geheilt. We had a corporate healing service. Wir hatten einen gemeinsamen Heilungsgottesdienst, wo wir alle gebetet haben, miracles. Um Wunder. And God wants to move in our midst. Und Gott möchte Dinge bewegen in unserer Mitte. He wants to reestablish the testimony. Er möchte das Zeugnis wieder aufbauen. The kindergarten is a testimony. Der Kindergarten ist ein Zeugnis. Can you imagine our church is spoken of in the city? Könnt ihr euch vorstellen, wie viel über unsere Gemeinde in der Stadt gesprochen wird? The guest speaker that we had in June. Der Gastredner, den wir im Juni hatten. Johann van Damme. Right? He was telling me, he says, Rob. Er sagte mir, Rob. We're all watching your church. Wir schauen alle deiner Gemeinde zu. And we're praying for your success. Und wir beten, dass ihr Erfolg habt. See if we can break through. Schau, wenn wir durchbrechen können. There are satanic barriers. Denn es gibt satanische Schranken. And Satan is saying it can't be done. It can't be done. Und Satan sagt, das kann man nicht machen. Das kann niemand machen. You are a reproach. Nein, ihr seid eine Schande. It will never happen. Das wird nie passieren. Never be a testimony in this city. Seid niemals ein Zeugnis für diese Stadt. Christianity will always be looked down on here. Auf das Christentum wird man immer herabschauen hier. But we can break through these barriers. Aber wir können durch diese Schranken hindurchbrechen. We can pray. Wir können beten. And this is what Nehemiah did. Und das hat auch Nehemiah gemacht. He began to pray. Er begann zu beten. And I'm absolutely convinced. Und ich bin 100% überzeugt. That if we pray together. Dass wenn wir zusammen beten. We will see things happen that we never would have ever imagined would happen. Dass wir erleben können, dass Dinge passieren, von denen wir uns nie vorstellen hätten können, dass sie passieren. It's Ephesians 3:20. Das ist Epheser 3:20. God is able. Gott ist fähig. To do exceedingly abundantly beyond, weit über das hinaus zu tun, all über alles hinaus zu tun, we ask or think, was wir erbitten oder uns erdenken können. I'm believing God that we'll buy this building. Ich glaube Gott, dass wir dieses Gebäude kaufen können und in 7 Jahren ausziehen werden. It's going to be like a sardine can. Das wird wie eine Sardinenbüchse sein. Can in 3 years. Just in 3 Jahren wird es eine Sardinenbüchse sein. We have to already plan and we turn this whole thing into an incredible youth center. Wir müssen schon vorausplanen und dieses Gebäude in ein ganz tolles Jugendzentrum umbauen. Hundreds and hundreds of young kids getting saved. Wo Hunderte und Hunderte Jugendliche gerettet werden. Hundreds. Hunderte, Hunderte. And slideshows and faces and Diashows und Gesichter. Is it possible? Ist es möglich? Can we rebuild the testimony? Können wir das Zeugnis wieder aufbauen? Holding hands with all the other churches in this country? Gemeinsam Hand in Hand mit allen anderen Gemeinden dieses Landes. Reestablishing the testimony? Dass wir das Zeugnis wieder aufbauen. More kindergartens? Mehr Kindergärten. Schools? Schulen. More churches? Andere Gemeinden, Jugendzentren. Moving outside where there's grass and football fields and nice, you know. Ausziehen, wo es Fußballfelder und schönes Gras gibt. Who are those people? Was, wer sind die? That beautiful building out there. Die das schöne Gebäude da draußen haben. They're Christians. Das sind Christen. Who began that youth center? Wer hat diesen Jugendzentrum begonnen? That changed the life of my teenager. Der das Leben meines Jugendlichen verändert hat. Christians. Christen. Who started those kindergartens? Wer hat diese Kindergärten Christians. Begonnen? Christians. Christen. Who's on the radio? Wer ist im Radio? Who's doing that program with the police officers? Wer macht das? Wer kümmert sich um die Polizeibeamten? Who's that politician that's now a Christian? Wer ist dieser Politiker, der jetzt Christ ist? Dr. Hammond. Led the vice president of Indonesia, who was a Muslim. Führte den Vizepräsidenten in Indonesien, welcher ein Moslem war. He led him to Christ. Zu Christus. The vice president of Indonesia is a brother in the Lord. Der Vizepräsident in Indonesien ist ein Bruder im Herrn. Reestablishing the testimony of God. Das Zeugnis Gottes wieder aufbauen. 25% of Indonesia is now professing Christian. 25% von Indonesien sind jetzt bekennende Christen. And they are believing by the year 2020 that over 50% will be Christian. Und sie glauben, dass im Jahr 2020 über 50% Christen sein werden dort. And here we are. Und hier sind wir. Group of people. Eine Gruppe Leute. Just like the ones that went back to Judah. Genauso wie die zurückgingen nach Juda. Looking at the walls. Sie schauten auf die Mauern. looking at the kids in the tram, schauten auf die Kinder in der Straßenbahn, and asking ourselves, und wir fragen uns, can this testimony be rebuilt? Kann man dieses Zeugnis wieder aufbauen? Can it be reestablished? Kann das wieder instand gesetzt werden? It can. Ja, kann es. And we're doing it. Und wir machen das, wir sind dabei. Gott ist mit uns. And I honestly believe with all my heart. Und ich glaube ganz ehrlich von ganzem Herzen. And I'm not saying this just to motivate us. Ich sage das jetzt nicht, um uns nur zu motivieren. But Bill will testify too tonight. Aber Bill wird das darüber auch that was sagen. God is doing something. Dass Gott etwas macht. And we need to be in prayer. Und wir müssen im Gebet stehen. God is moving. Gott bewegt Dinge. And we're going to see unusual things happen. Und wir werden sehen, dass ungewöhnliche Dinge passieren werden. Und wir können das Zeugnis Gottes Menschen gegenüber der Stadt wieder aufbauen. Es ist möglich, dass Politiker in die Gemeinde kommen. Politiker, die im Rathaus Bibelrunden leiten. Wir können berühmte Skifahrer auf dem Worship-Team haben. Warum nicht? You have not because you ask not. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. I'm telling you, one of these days. Ich sag's euch, eines Tages. I don't know which one. Maybe ich weiß Hermann nicht, Mayer, maybe the other guy Fritz or whatever. Vielleicht his name Hermann is, Mayer oder dieser andere Fritz oder wie der heißt. Walking through that door. Wird durch diese Tür kommen. Everyone's gonna say, oh. I said, und alle werden sagen, what are you going for? I told you. Und ich werde sagen, warum macht ihr? Ich hab's euch doch gesagt. Wir in haben einen großen place, Gott. We are going to come back here and say we used to meet in that hall. Wir werden später hier zurückkommen und sagen, in der Halle haben wir uns immer getroffen. No. Nein. Yeah, we met right in this hall. Ja, in der Halle. No. Nein. No, it's impossible. Das ist unmöglich. This is a tin can. Das ist eine Dose. It's a sardine can. Eine Sardinendose. No, we used to meet right here. Ja, da haben wir uns getroffen. And we believed God. Und wir haben Gott geglaubt. And we saw great things happen. Und großartige Dinge sind and vor unseren Augen passiert. And we are rebuilding the wall. Und wir bauen die Mauern wieder auf. So that when people come over the hill, damit wenn die Menschen über den Berg kommen, do my eyes deceive me? Täuschen mich meine Augen? They're rebuilding the walls. Sie bauen die Mauern wieder auf. Imagine the joy. Stellt euch die Freude vor. After all those years. Nach all diesen Jahren. When suddenly there's noise. Wenn es plötzlich wieder Lärm gibt. And then suddenly it's a meter high. Plötzlich ist sie ein Meter hoch. 2 meters high. 2 Meter hoch. 3 and the suddenly the city is being formed. 3 und plötzlich formiert sich die Stadt wieder. The habitation of God. Eine Wohnstätte Gottes. You know the new Jerusalem in heaven. Wisst ihr das neue Jerusalem im Himmel? Has walls of jasper. Hat Wände aus Jasper. And it's not 'cause there's gonna be a war in heaven. Jaspis. Und ich weiß nicht, ist es nicht deswegen, weil das einen Krieg im Himmel gibt? They're not walls of protection. Das sind keine Mauern, die beschützen sollen. They're walls of habitation. Sondern die Mauern einer Wohnstätte. And this is what we're talking about. Über das sprechen wir. I'm excited. Ich bin aufgeregt. And I'm excited because we have a great God. Und ich bin aufgeregt, weil wir einen großartigen Gott haben. And I'm excited because we have great people. Und ich bin aufgeregt, weil wir großartige Leute haben. Great people in our midst. Großartige Leute unter uns. And I'm so thankful. Thank you for being a part of this. Und ich bin so dankbar. Danke, dass ihr teilhabt daran. Let's be praying and see what God does. Lasst uns beten und schauen mal, was Gott macht. Amen. Amen. Okay. Father, thank you for this time. Vater, danke für diese Zeit. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Let's Amen. Stand. Lass uns aufstehen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier unter uns. If you died tonight, wenn Sie heute Abend sterben würden, where would you go? Wohin würden Sie kommen? Would you be with the Lord? Wären Sie mit dem Herrn? Have you had your sins forgiven? Sind Ihnen Ihre Sünden vergeben? Have you accepted Jesus Christ? Haben Sie Jesus Christus angenommen? As your Lord? Als Ihren Herrn? And Savior? Und Erretter? You can do that tonight. Sie können das heute Abend machen. With a simple prayer. Mit einem einfachen Gebet. The Bible says. Die Bibel sagt. That Jesus knocks on the door. Dass Jesus anklopft. If anyone hears his voice. Wenn jemand seine Stimme hört. And opens the door. Und die Tür öffnet. He will come in. Wird er hineinkommen? Would you like to have Jesus in your life tonight? Wollen Sie, dass Jesus in Ihr Leben kommt heute Abend? Pray with me. Dann beten Sie mit mir. Say Jesus. Sagen Sie Jesus. The door is open. Die Tür ist offen. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. Come into my life. Komm in mein Leben. Be the Lord of my life. Sei der Herr meines Lebens. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. With your life. Mit deinem Leben. Give me the gift of eternal life. Gib mir die Gabe des ewigen Lebens. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. Just say those words. Sagen Sie einfach diese Speak Worte. Them out. Sagen Sie sie laut. God, forgive me. Herr, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen.